Die Bedeutung der Sequenz. Eine Metapher aus dem Sport. Die vier Rollen sind hochgradig interdependent. In einem gewissen Sinn sind sie sequenziell, in einem anderen jedoch gleichzeitig. Sequenziell sind sie, weil man durch Vertrauenswürdigkeit erzeugtes Vertrauen braucht, bevor man die anderen Rollen, die das menschliche Potenzial freisetzen, wirklich übernehmen kann. Gleichzeitig sind sie, weil man ständig auf alle vier Prozesse, alle vier Rollen achten muss, sobald eine auf diesem Führungstyp basierende Kultur etabliert wurde. Wie wichtig die Reihenfolge bei den vier Rollen ist, möchte ich Ihnen anhand des Profisports verdeutlichen, wo der Wettbewerb, wie in der Geschäftswelt auch, sehr hart ist. Wenn ein Spieler in ein Trainingslager geht und nicht in Form ist, zu wenig Muskelkraft und Kondition hat, kann er die erforderlichen Fähigkeiten einfach nicht entwickeln. Und ohne diese Fähigkeiten kann er kein nützliches Mitglied eines Teams und eines siegreichen Systems werden. Mit anderen Worten, erst kommt die Entwicklung der Muskeln, dann die Entwicklung der Fähigkeiten und schließlich die Entwicklung von Team und System. Der Körper ist ein natürliches System, das Naturgesetzen unterliegt. Die Sportmetapher ist ein wirklich passendes und starkes Bild, das wir mit der Steigerung der Kapazität und dem Finden der inneren Stimme in Zusammenhang bringen können. Die persönliche Entwicklung muss dem Aufbau vertrauensvoller Beziehungen vorausgehen und solche Beziehungen wiederum sind eine unerlässliche Voraussetzung, wenn man eine Organisation entwickeln will, die durch Teamarbeit, Kooperation und Beiträge zur größeren Gemeinschaft gekennzeichnet ist. Manche Dinge müssen anderen einfach vorausgehen. Kinder können nicht rennen, bevor sie laufen können. Und nicht laufen, bevor sie krabbeln können. Die Differentialrechnung bleibt uns verschlossen, solange wir die Algebra nicht verstehen, und die Algebra können wir erst verstehen, wenn wir bestimmte Grundlagen der Mathematik begriffen haben. Dass diese Sequenz so wichtig ist, hat eine ebenso wichtige Folge. Es ist unabdingbar, dass wir uns zunächst bemühen, unsere innere Stimme auf der persönlichen Ebene zu finden, bevor wir auch nur versuchen, die zum Aufbau von Beziehungen mit großem Vertrauen und zur kreativen Problemlösung erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln, auch wenn beides interdependent ist. Die synergetische Zusammenarbeit in vertrauensvollen Beziehungen wird dann zur Grundlage für den Aufbau eines Teams oder einer Organisation mit kooperativen Leuten. Von Teams, die bei den Zielen und Werten am gleichen Strang ziehen und bereit sind, innerhalb dieses Kontexts ihre Rolle zu spielen. Letztendlich werden die Individuen, die Teams und die Organisationen dann in der Lage sein, Einfluss auszuüben, indem sie den Bedürfnissen der Menschen, für die sie Verantwortung haben, dienen und sie erfüllen. Wenn man den Dienst über das Ich stellt, erhalten alle drei Ebenen eine Bedeutung und wir gelangen ins fünfte Zeitalter der Zivilisation, das Zeitalter der Weisheit. Behalten Sie bitte diese Sequenz im Hinterkopf, wenn wir jetzt von der Charakterentwicklung, die nötig ist, damit Sie Ihre eigene innere Stimme finden können, zu der Entwicklung von Fähigkeiten und der Team- und Systementwicklung übergehen, ohne die Sie andere nicht dazu inspirieren können, Ihre innere Stimme in Organisationen zu finden.